erlehren. Zweitens aber bin ich nicht frech, sondern eher schüchtern. Das ist es nicht, aber ich gefiele nicht und gefalle ihnen auch wahrscheinlich jetzt nicht. Gefallen wäre ich ja nicht. Nicht.